Deutschlandfunk, Studiozeit. Du siehst, jetzt sind wir wieder da. Das Hoflicht ist an? Ja, wenn einer kommt, geht das Hoflicht von selber an. Geht auch wieder von selber aus. Du siehst alles beim Alten. Und nichts mehr stimmt. Das Hoflicht geht ja nur im Dunkeln an und draußen ist es hell. Was haben wir denn da? Na, was haben wir denn da? So viele Mäntel in der Garderobe? Mehr Mäntel als Leute im Haus. Sind Leute im Haus? Reisende, wenn sie nach Hause kommen, sehen erst einmal überall nach, in allen Zimmern. Vom Keller bis zum Speicher. Reisende, wenn sie nach Hause kommen, sind unterwegs im Haus. Unterwegs im Haus. Hörspiel von Jürgen Becker. Was suchst du eigentlich? Kaum im Haus fängst du etwas zu suchen an. Setzen wir uns erst einmal. Und wenn der Stuhl, auf dem wir sitzen wollen, auf der anderen Seite des Tisches steht, gehen wir um den Tisch herum. Du siehst, so kommst du weiter. War jemand da und hat nach dem Haus gesehen? Wenn jemand da war, man weiß ja nie, was sich im Haus tut, wenn die Bewohner abwesend sind. Sieh nach, ob das Badezimmer unter Wasser steht. Wir sehen nach, ob das Badezimmer unter Wasser steht. Das Badezimmer steht nicht unter Wasser. Eigentlich hatten wir schon immer vor, einen Anrufbeantworter zu installieren, nicht wahr? Das ist richtig. Vorhaben in die Tat umgesetzt? Wie die Dinge liegen? Wohl nicht. Tja, das ist dann der Stand der Dinge. Und wir können leider nicht sagen, ob jemand und wenn, wer da angerufen hat. Du siehst, die Probleme sind geblieben. Es ist ein Geruch im Haus. Kommt man zurück, riecht man ihn gleich. Und man erinnert sich, das Haus hat einen Geruch. Sind die Bewohner abwesend, der Geruch bleibt, er ist immer da. Es ist, als würden die Zimmer atmen. Der Geruch von früher, als im Stall die Tiere standen und auf dem Heuboden das Heu lag. Im Keller die Äpfel, im Schuppen das Holz, im Schrank die Leinentücher, in der Truhe die alten Briefe. Der Geruch aus der Kindheit. Der Geruch der Zeit, in der man noch nicht gelebt hat. Der Geruch der Bewohner, die nicht mehr leben. Du siehst, was alles auf dich zukommt, wenn du dich mit dem Früher einlässt. Aber langsam. Reisende, wenn sie nach Hause kommen, packen erst einmal den Koffer aus. Im Korridor stehen zwei unausgepackte Koffer. Wenn der Vater von seinen Reisen nach Hause gekommen ist, hat die Mutter ihm den Koffer ausgepackt. Einmal hat sie zwischen den Hemden ein seidenes Kopftuch gefunden. Oh, ja, das Kopftuch habe ich dir mitgebracht. Bloß im Kopftuch war so ein leichter Geruch von Parfüm. Und die Mutter hat den Koffer dann nicht weiter ausgepackt. Du siehst, worauf man sich verlassen kann. Gar nicht auszudenken, dass kein Wasser läuft. Braucht der Mensch sein Wasser, bekommt er sein Wasser. Eigentlich könnten wir jetzt Kaffee kochen. Oder erst nach der Post schauen. Nein, nicht nach der Post schauen, noch nicht. Könnte Lästiges dabei sein, Unangenehmes. Anfragen, Aufforderungen, Mahnungen, Beschwerden. Da könnte sich einiges angesammelt haben. Das könnte einen dazu bringen, gleich wieder kehrt zu machen, abzuhauen. Auch das noch. Nein, bitte jetzt kein Telefon. Völlig unmöglich. Man kommt nach Hause und schon wird angerufen. Wenn, dann rufen wir an. Zu gegebener Zeit, bei passender Gelegenheit, dann melden wir uns und sagen, so, da sind wir wieder, jetzt sind wir ansprechbar, was gibt's Neues, was können wir für Sie tun? Aber bitte nicht gleich und sofort. Schließlich sind wir gerade erst zur Tür hineingekommen. Wir haben noch nicht einmal den Mantel ausgezogen, die Koffer stehen noch unausgepackt, Haufen von Post liegen ungeöffnet herum. Wir müssen erst einmal durchs Haus gegangen sein, wir müssen uns erst mal orientieren, erst mal klarkommen, alles so fremd hier nach so langer Zeit. Wir sind überhaupt noch gar nicht zu Hause. Befindet sich jemand in diesen Räumen? Hallo? Ist keiner da? Offensichtlich keiner da. Also. Ah, Stille. Hört sich schon besser an. Ist ja keiner da. Aber wir haben doch wieder ein Dach über dem Kopf, nicht wahr? Wir befinden uns zwischen unseren eigenen vier Wänden. Oder wie siehst du das? Sicher, lange Zeit sind wir fort gewesen. Da könnten sich manche Dinge geändert haben. Aber so lange nun auch wieder nicht. Da müsste eigentlich alles beim Alten geblieben sein. Der Stuhl jedenfalls gehört an die Kopfseite des Tisches. Und das Sonnenblumenbild, das hat ja mal im Esszimmer gehangen. Und davor, wo hat davor das Sonnenblumenbild gehangen? Sieh mal an, auf Anhieb fällt es dir nicht ein, aber wir haben ja Zeit. Es wird uns schon wieder einfallen. Waren das Zeiten, als die Mutter ständig umgeräumt hat. Nicht länger als 3 Monate konnte sie mit ansehen, dass die Truhe unterm Fenster steht. Also kam sie neben den Kachelofen gerückt. Oder das Chaiselon. Im Sommer stand es mit dem Rücken zum Fenster, aber im Winter war es da zu kalt zum Sitzen. So wanderte es im Winter an die Wand gegenüber und von da ging ja der schöne Blick durchs Fenster hinaus in den Schnee. Im Sommer wieder umgekehrt. Wenn es nicht gleich im Nebenzimmer seinen Platz bekam. Der Mutter fielen ja zeitlebens neue Rangierereien ein. Das Wohnzimmer ins Arbeitszimmer, das Arbeitszimmer ins Esszimmer, das Esszimmer ins Schlafzimmer, das Schlafzimmer ins Kinderzimmer, das Kinderzimmer ins Gästezimmer, das Gästezimmer ins Bügelzimmer, das Bügelzimmer ins Mädchenzimmer. Und hatte man sich halbwegs eingewöhnt, ging es treppauf, treppab von vorne los, kam eine neue Reihenfolge dran. Vor allem, wenn der Vater auf Reisen war. Der Vater war oft auf Reisen. Dann waren die großen Revirements fällig. Dann rotierte es im ganzen Haus. Der arme Vater. Kam er nach Hause und wollte in sein Arbeitszimmer, stand er im Mädchenzimmer oder im Gästezimmer. Mitunter bat er seine Frau mit ausgesuchter Höflichkeit um eine Führung durch die neue Raumordnung. Vaters Wort Raumordnung. Und dann tat er auch immer ganz begeistert. Ihm blieb ja nichts anderes übrig, als begeistert mitzumachen. Sonst hätte er sich eine neue Frau suchen müssen. Hat er ja auch. Als nämlich die Mutter... Aber lassen wir das. Die alten Vergangenheiten müssen auch mal vergangen sein. Wo war das Problem? Ah ja, das Sonnenblumenbild. Wo hat das Sonnenblumenbild gehangen, bevor es im Esszimmer gehangen hat? Wo soll die Frage? Das Sonnenblumenbild hat dort gehangen, wo es jetzt hängt. Du siehst, alles beim Alten. Trotzdem, man weiß es nie. Wir haben das Haus ja eine Weile sich selbst überlassen und dann weiß man nicht, was so ein Haus... Ist da jemand? Elisa? Bist du da? Hätte ja sein können. Als die Großeltern nach Hause kamen, da wohnten plötzlich andere Leute im Haus, fremde Leute. Einquartierte, wie sie sich nannten. Die Großeltern waren die Evakuierten. Nun waren die Evakuierten zurück und wollten bleiben in ihrem Haus. Die Einquartierten wollten nicht gehen. Hat Reibereien gegeben. Zwei Parteien in einer Küche, in einem Badezimmer. Bis die Einquartierten ausquartiert wurden. Aber woher sie gekommen waren, dorthin konnten sie nicht zurück. Sie waren nämlich ausgebombt und Ausgebombte hatten kein Dach über dem Kopf. Ja, ja. Was man so alles mitgemacht hat, kennt auch kein Kindeskind mehr. Wörter wie Ausgebombte, Einquartierte, Evakuierte. Oder haben wir welche im Haus? Hallo, sind Einquartierte im Haus? Haben sich Evakuierte niedergelassen, sind Ausgebombte eingetroffen, hallo? Gespenster alles, die man zeitlebens nicht los wird. Bloß alle Tage passiert ja auch was. Irgendwo ist immer Krieg, sind Leute unterwegs. Und zwar alles andere als freiwillig. Aber das ist jetzt nicht unser Problem. Worauf es jetzt ankommt, erst einmal Fuß fassen sozusagen. Erst einmal zu Rande kommen mit der Gewissheit, dass man sich zwischen den eigenen vier Wänden befindet. Einerseits ist ja alles ganz vertraut, so kommt es ja jedenfalls vor. Andererseits, ja, was ist andererseits? Wieso hängen so viele Mäntel in der Garderobe? Warum werden die Koffer nicht ausgepackt? Warum wird die Post nicht gelesen? Wieso brennt eigentlich das Hoflicht, wo es draußen noch so hell ist? Und warum ist die Mutter fortgegangen? Wird ein Fenster geöffnet, kann man davon ausgehen, dass sich jemand im Haus befindet. Ob sich irgendein Nachbar dafür interessiert? Es müsste doch aufgefallen sein, dass so lange Zeit das Haus leer gestanden hat. Es müsste sich doch irgendein Vorbeigehender gefragt haben, warum sich im Haus nichts rührt, so lange Zeit. So lange Zeit nun auch wieder nicht. Man sieht dem Haus nicht an, dass es leer gestanden hat. Kein bröckelnder Putz. Kein eingestürztes Dach. Das Hoflicht geht an, selbst wenn es hell ist, und geht wieder aus. Man sieht alles beim Alten. Dabei sind wir manchmal ganz schön unruhig gewesen, haben uns gefragt, alles in Ordnung? Kein Blitzschlag, kein Rohrbruch, kein Einbruch. Sieht einer schon mal nach? Nachts ein paar Mal. Hochgeschreckt, Panik, was ist mit dem Haus? Lange bleibt man nicht unbesorgt unterwegs. Irgendwann geht es los, dass die Sorge herankriecht, dass die Angst über einen herfällt, dass man auf dem Fuß kehrt machen und nach Hause eilen möchte. Aber dann beginnt wieder ein sonniger Morgen und das Meer glitzert und der Albtraum ist verflogen. Und, oh Wunder, du kommst heim und biegst um die Ecke und siehst das Haus stehen, als sei nichts gewesen. Es ist ja auch nichts gewesen. Alles nur Einbildung und Horrorangst. Und die alten Schreckensbilder von damals. Man kommt um die Ecke und sieht, die Möbel stehen auf der Straße, Gardinen wehen aus den Fensterhöhlen, Glassplitter im Vorgarten, Rauch zieht aus dem Treppenhaus, die Großmutter sitzt wimmernd auf dem Küchentisch, der Onkel hängt auf dem Dachboden. Aber lassen wir das. Wollten wir nicht Kaffee kochen? Oder erst den Koffer auspacken? Oder erst mal den Mantel ausziehen? Alles so still, als sei keiner da. Elisa! Wenn keiner da ist, können wir ja wieder gehen, sagte der Besucher. Soll es ja geben. Man geht durch sein Haus und kommt sich wie ein Besucher vor. Alles beim Alten, aber nichts wie immer. Sind wir richtig hier oder sind wir fehl am Platz? Hallo. Kleiderschrank. Hallo, Badewanne. Hallo, Wandspiegel. Möchte der Herr nicht ablegen, sich umziehen, das Badezimmer benutzen, sich frisch machen? Immerhin, wie so ein Wandspiegel einem versichert, dass man sich im Badezimmer befindet. Man könnte auch gleich anfangen, sich rasieren, die Zähne putzen, die Haare kämmen. Alles vorhanden, wie es sich gehört. Der Kamm, der Rasierer, die Zahnbürste, bloß die Zahnpastatube sieht reichlich ausgequetscht aus. Schauderhaft ausgequetschte Zahnpastatuben. Haben wir denn keine frische Zahnpasta im Haus? Ah, eine Zahnpastatube. Eine Schachtel, eine ungeöffnete Schachtel, in der sich kein Zweifel eine Zahnpastatube befindet. Es geht doch nichts über Vorratshaltung. Ein Haus ohne Vorräte ist wie ein Bankhaus ohne Kapital. Ein Haushalt, der ohne Vorräte wirtschaftet, lebt von der Hand in den Mund. Ohne Vorratshaltung ist keine Krise zu bestehen, haben uns schon die Großeltern beigebracht. Sie wussten Bescheid seit dem Ersten Weltkrieg. Und was danach alles kam, kennen wir ja noch. Hast du selber doch erlebt, als kleiner Junge. Stehst 3 Stunden nach Brot an und als du drankommst, ist das Brot alle. Kälte, Winter, Hungerjahre. Das sollte uns eine Lehre fürs ganze Leben sein. Das wollten wir nicht noch einmal mitmachen. Von da an wurde vorgesorgt. Da war der Vater hinterher. Da kümmerte sich die Mutter drum. Und die Großmutter hielt noch Hühner und Gänse und Enten und Kaninchen. Und der Großvater baute noch Gemüse und Kartoffeln an, als längst die Einkaufsmärkte überquollen. Und wie nimmt sich die Lage jetzt aus? Bist du vorbereitet? Gegen jedwede Krise gewappnet? Immerhin geht im Keller das Licht an. Kennen wir ja noch. Mit Kerze und Taschenlampe in den Keller. Weiß gar nicht mehr, wann du zuletzt im Keller warst. Muss Ewigkeiten her sein. Was zieht einen auch in den Keller? Jede Nacht, jeden Tag haben wir damals im Keller verbracht. Da lag der Koks, wenn er da lag. Mächtiger Hügel. Und da war das Geräusch, wenn der Koks durch die Kellerluke über die Blechrutsche runter ins Gewölbe rauschte. Mit Gepolter kamen die Briketts und dann, klack, klack, durfte der kleine Junge stundenlang die Briketts hochstapeln. Durfte dann auch den Kohlenträger spielen, zweimal am Tag. Oder den Kartoffellieferanten alle zwei Tage. Wo hatten wir eigentlich die Kartoffeln liegen? Riesiges Lattengestell. Hat die Mutter auch ein paar Mal hin und her verlagert. Duft nicht bei den Regalen mit den Äpfeln stehen. Kartoffeln und Äpfel vertrugen sich nämlich nicht. Das heißt, die Äpfel vertrugen die Kartoffeln nicht, wurden gleich faul. Und eimerweise durfte der kleine Junge den Apfelmatsch auf den Kompost aufkippen. Mit den Kartoffeln kamen wir durch den Winter. Hast du Kartoffeln, hast du keine Hungersnot. Aber dann schossen auch die Keime hoch, hemmungslos. Bis März standen den Knollen die Keime einen halben Meter hoch. Nein, jetzt übertreibst du keinen halben Meter, sagen wir ungefähr die Hälfte davon. Nur, wenn der kleine Junge in die Kiste griff und nach den Knollen hangelte, er bekam bloß diese Büschel zu fassen. Und wenn er sie loszerrte, hatte er das komische Gefühl, ein Bündel Köpfe an den Haaren hochzuziehen. Gruselig, was man als Kind sich so ausgedacht hat. Aber man kam durch den Winter und hatte zu essen, wenn es sonst nicht zu essen gab. Die Regale da standen nie leer. Leer, wie sie jetzt stehen, seit Ewigkeiten leer. Ha, das Eingemachte. Die letzten Gläser, warte mal, waren dann 10 Jahre alt. Und die Konservendosen, ja, ja. Der Vater ist zeitlebens nur der Konservendose treu geblieben. Hat am Ende auch keiner mehr aufmachen wollen. Weißt einfach nicht mehr, wann du zuletzt im Keller warst. Und kaum im Haus geisterst du jetzt im Keller herum, wie der kleine Junge, der immer glaubt, im Keller wohnen die Geheimnisse. Der sich unten versteckt hielt, wenn oben die Erwachsenen nach ihm suchten. Und der doch immer ein bisschen Angst hatte vor den dunklen, kalten Gewölben. Im Krieg fühlten wir uns aber am sichersten im Keller. Im Luftschutzraum mit den 2 eisernen Türen und der Gasschleuse dazwischen und dem Notausstieg raus in den Hof. Nur wenn die Bomber kamen und die Bomben fielen, dann hockten wir geduckt unter der Decke und beteten zum lieben Gott. Und wenn es krachte und das Licht ausging und der Boden wankte und wir uns aneinander klammerten und mit jeder Sekunde erwarteten, jetzt ist es soweit, jetzt sind wir dran, jetzt ist es zu Ende. Und das ungläubige Staunen, wenn es auf einmal still wurde und es nicht so weit und nicht zu Ende war. Und der Vater eine Kerze anmachte und wir aufsahen, die Köpfe hoben und uns ansahen und die Mutter schon wieder lächelte. Bis das alles mal aufhörte, bis dahin hatte man sich fast dran gewöhnt. Da war es schon Alltag. Da war aus dem täglichen Horror eine Gewohnheit geworden. Es ist ja auch immer gut gegangen, bei uns jedenfalls. Anderswo in der Nachbarschaft, wo die Keller voll mit Toten lagen. Hier im Keller jedenfalls ist auch Onkel heimlich durchgekommen. Ob für immer, keine Ahnung, aber doch für eine Weile, bis er eines Tages verschwunden und nicht wieder aufgetaucht ist. Ob für immer? Auch keine Ahnung. Onkel Heimlich, den nanntest du so, weil er nämlich heimlich im Keller im Kabuff hinterm Wandschrank gehaust hat. Wieso und warum? Da hat der Vater selber ganz heimlich getan und den Jungen beiseite genommen. Gesagt hat er nichts. Nur vorsichtig nach allen Seiten geschaut, ob auch keiner in der Nähe ist. Und dann hat er sich und dann dem Jungen den Finger auf die Lippen gelegt und dabei so ein Gesicht gemacht, dass dem Jungen ganz mulmig wurde und er sich dachte, jetzt tut der Vater wie ein Verschwörer. Aber weil der Verschwörer dann auch ein bisschen mit den Augen zwinkerte, dachte sich der Junge, der Vater spielt jetzt Verschwörer mit dir und da musst du jetzt mitspielen und auch wie ein Verschwörer tun. Und dabei hat er sich ganz stolz gefühlt und auch nicht mehr gefragt, warum der Onkel heimlich immer in seinem Kabuff sitzt. Nur in der Nacht geisterte er schon mal im Haus herum oder stand draußen im Garten. Und dann war er ja auch plötzlich verschwunden. Und der Vater den Wandschrank gleich abgerissen. Keine Spur mehr vom Versteck, keine Fragen. Keiner hat was wissen wollen und der Junge hat sich auch nicht getraut. Aber lassen wir das alles. Nicht wahr, Elisa? Da sind wir wieder. Und die Koffer stehen noch da, wie bestellt und nicht abgeholt. Kaffee ist auch keiner gekocht. Mal nachsehen, ob Kaffee überhaupt im Haus ist. Darüber macht man sich unterwegs auch keine Gedanken, ob, wenn man heimkommt, Kaffee im Haus ist. Nicht zu übersehen, Katzenfutter. Katzenfutter in einem Haus ohne Katze. Aber man weiß ja nie. Streichhölzer sind auch noch vorhanden. Und dies ist der Küchennotizblock aus 100% Recyclingpapier. Den nehmen wir mit zum Küchentisch, an den wir uns setzen, um erst einmal aufzuschreiben, was für den täglichen Konsum alles so fehlt. Als die Mutter fortging, hat sie vorher auch einen Großeinkauf gemacht. Und als der Vater von wieder einer Reise heimkam und sah, dass das Haus leer war, sah er zugleich, dass die Küche voll war. Nein, nicht bloß von Grundnahrungsmitteln, sondern mit Kolonialwaren und Feinkostdelikatessen, wie sie der alte Geizkragen nie und nimmer bewilligt hätte. Wanderten auch gleich in den Vorratsschrank und lagerten dort unter Verschluss, bis das ganze Zeugs verschimmelt und verdorben war. »Zieh die Lippen nicht so ein«, hat der Vater immer gesagt. Und dabei hat der Junge die Lippen nur eingezogen, um nicht laut nach der Mutter zu rufen. Wo waren wir stehen geblieben? Kein Kaffee im Haus. Und den Mantel hast du immer noch an. Wollten wir nicht auf Einkaufstour gehen? Bloß, wo ist denn jetzt der Zettel mit der Einkaufsliste? Müsste noch auf dem Küchentisch liegen. Tut er auch. Aber wie du siehst, auf dem Zettel steht nichts drauf. Also setz dich noch mal hin. Bleib ganz ruhig. Alles schön der Reihe nach. Was fehlt? Kaffee fehlt. Das haben wir als erstes festgestellt. Nächster Schritt. Zucker. Zucker. Na bitte, da kommt doch langsam was zusammen. Zucker? Hatten wir nicht in der Zuckerdose... Würfelzucker, der Herr, was wir vorgefunden haben, sind 3 Stücke Würfelzucker, wohingegen, wie nennt man den Zucker, der nicht in Form eines Würfels, der einfach Riesel-Riesel macht? Gib's auf. Da sitzt du am Küchentisch, hast ein Blatt Papier vor dir liegen, strengst dich an, für den Einkauf fehlender Lebensmittel eine Liste der fehlenden Lebensmittel zu erstellen und schon beim ersten Anlauf bleiben dir die Worte aus, die den Dingen ihren genauen Namen geben, die exakte Bezeichnung. Und wenn das so weitergeht, und zu befürchten ist, dass es so weitergeht, weil nämlich nichts vorhanden ist, weil alles fehlt, was der Mensch zum Leben braucht, weil du bei Null und Nichts anfängst. Aber nun mach's mal nicht so spannend. Nun rede dich nicht gleich in eine geistige Krise hinein. Gehst einfach in den Einkaufsmarkt und wirfst in deinen Einkaufswagen, was dir unter die Finger kommt. Trotzdem, die Krise ist da. Die geistige Krise. Wenn der Mensch keine Sprache hat für das, was er sagen will, was er sagen muss, nämlich um die fehlendsten, die elementarsten Dinge zu benennen, zu bezeichnen, zu beschreiben, ist Krise. Tiefgehende, weitreichende Krise. Existenzkrise, Weltkrise. Oder wie sehen wir das? Jedenfalls bist du da ganz schön hineingeschlittert. Kommst nach Hause, sitzt am Küchentisch, hast den Mantel noch an, die Koffer stehen unausgepackt, die Post liegt unbesehen da, ins Telefon bist du auch nicht gegangen. Und was du feststellst, ist, die Weltkrise fängt am Küchentisch an. Oder siehst du das nicht so? Und alles bloß, weil im Küchenschrank keine Tüte Raffinadezucker steht. Moment. Sag das nochmal. Raffinadezucker. Eben, genau. Feinster Streuzucker, das Spitzenprodukt unseres Hauses, die leicht lösliche Raffinade in allerfeinster Körnung zum Streuen, Backen und subtilen Süßen. Und zwar im Unterschied zum Gelierzucker. Den verwenden wir zum Kochen von Gelee, Marmelade, Saft nach der 2:1-Rezeptur. 1 Kilogramm Erdbeeren, Kirschen, Himbeeren, Brom oder Johannisbeeren, je nachdem, was der Garten hergibt. Zu 500 Gramm Gelierzucker 2:1 unter ständigem Rühren bei starker Hitze 3 Minuten sprudeln kochen lassen. Nicht wahr, Mama? So ging das doch durch jeden Sommer. So hast du doch Einmachglas für Einmachglas randvoll gefüllt und sofort mit Schraubdeckel zugedreht und umgehend auf den Kopf gestellt. Aber lassen wir das. Mama ist weg. Und seitdem gibt es nur den Brotaufstrich vom Lebensmittelhändler. Brotaufstrich auch nicht da. Aber wie geht's jetzt weiter? Hat dann hier eben einer von Krise geredet? Wie es aussieht, scheint die Krise überwunden zu sein. Raffinadezucker, feinster Streuzucker. Findest du das rechte Wort, ist doch gleich die Krise fort. Haha. So schnell geht das. Rein in die Krise, raus aus der Krise. Aber mach dir nichts vor. Die nächste Krise kommt bestimmt. Hast ja heute noch einiges vor. Nicht nur heute. Morgen, übermorgen, übermorgen. Ja, unterwegs Was hat da gefehlt? Was haben wir unterwegs denn vermisst? Eine Weile waren wir ja unterwegs, und nicht wahr? Da haben wir das kleine schwarze Notizbuch vermisst. Das mit der Gummistrippe und der Falttasche innen. Hat diesen berühmten Namen. Wie hieß er noch? Der englische Reiseschriftsteller. Vor jeder Reise hat er sich immer gleich 100 Exemplare kommen lassen. Chetwin hieß er. Bruce Chetwin. Sehen wir doch gleich mal nach. Müsste, könnte auf dem Schreibtisch liegen. Ah, dein altes Arbeitszimmer. Hätte nicht mal Mutter umzuräumen gewagt. Aufzuräumen auch nicht. Wie sieht's denn aus hier? Genau wie immer, alles in Ordnung, nichts verändert, alles geblieben, großes Durcheinander, ewiges Chaos. Macht dich geradezu glücklich. Willkommen im Zentrum des Wirrwarrs. Suchen wir uns gleich mal einen Platz. Vom Schreibtisch aus gesehen erscheint die Welt überschaubar, klein. Nicht größer als die Tischplatte. Außerhalb der Tischplatte sehen wir alles, was die ungeklärten Fälle, die Komplikationen, die offenen Fragen, die laufenden Desaster, die ungelösten Rätsel sind. Liegt ja alles so, wie du es liegen gelassen hast. Zettel, Briefe, Zeitungen, Zettel. Wenn du da Ordnung hineinbringen willst, wirst du eine Ewigkeit zu tun haben, oder? Du verschwindest gleich wieder von hier, die Koffer stehen ja noch unausgepackt, den Mantel hast du auch noch an. Also gehen wir wieder auf Reise, wie einst, als wir an diesem Tisch sitzend den Entschluss fassten, nicht wahr? Auf und davon. Aber nun denke einmal nach. Irgendwann hört jede Reise auf. Irgendwann hört jede Reise dort auf, wo sie angefangen hat, nämlich dort, wo man zu Hause ist. Wo man aufgebrochen ist, um auf Reise zu gehen und wohin man zurückgekommen ist. Und bricht man wiederum auf etc., fängt alles von vorn an. So gesehen sollten wir tatsächlich bleiben. Vorerst. Für eine Weile, nicht für immer. Bloß nicht für immer. Aber für längere Zeit. Für lange Zeit. Vielleicht für so lange Zeit, dass man am Ende sich sagt, ja, was sagt man sich am Ende? Das fragt man sich, was man sich am Ende sagt. Hey Lisa, was würdest du sagen? Schaut man aus dem Fenster, sieht man, wie es draußen aussieht. Früher hast du ganze Tage am Fenster gestanden und nach draußen geschaut. Draußen sieht alles aus, als sei es wirklich. An der Scheunenwand lehnt ein Besen. Unter dem Rohr der Regenrinne steht die Regentonne. Sie ist voll von Regenwasser. Aus der offenen Schuppentür ragt die Deichsel des Handwagens hervor. Zwischen Schuppen und Stall liegt um den Hackklotz herum gespaltenes Holz. Im Hackklotz steckt die Axt. Im Pflaumenbaum steht die Leiter. Der Eimer hängt am Haken, der an der Leitersprosse hängt. Der Schatten des Giebels fällt auf die Wiese und berührt den Zaunpfahl. Auf dem Zaunpfahl sitzt eine Amsel. Wenn du zeichnen könntest, würdest du eine Zeichnung machen. ein paar Striche, das wäre die Zaunreihe. Ein paar weitere Striche, das wären die Äste des Pflaumenbaums. Aber weil du nicht zeichnen kannst, machst du keine Zeichnung. Und wenn du im Konjunktiv sprichst, sprichst du von dem, was nicht wirklich ist. Dann lässt du das Fenster jetzt offen oder machst du das Fenster zu? Jedenfalls bist du im Haus geblieben und nicht fortgeflogen zum Fenster hinaus. Irgendwo mal gelesen, wie jemand durch das Fenster geht hinaus in den Raum zum Fliegen. Oder war es ein Traum? Tut der Mensch, was er träumt, kann er dabei ganz schön auf die Nase fallen. Wenn man auf die Frage, ob man das Fenster offen stehen lässt oder ob man es schließt, keine Antwort hat, bleibt das Fenster eben offen stehen. Frische Luft strömt herein. Aufgeräumt werden muss der Tisch. Die Tischplatte muss leer sein. Leer wie einst, als du angefangen hast, den Tisch zu benutzen. Als der Tisch ein neuer Tisch war, ein vom Tischler neu angefertigter Tisch. Nach deinen Maßgaben, nach deinen Entwürfen. Ein Tisch für die Zukunft, für die Möglichkeiten, die Hoffnung. Ein Tisch, von dem alle Perspektiven ausgehen, die Ausblicke in alle Richtungen. Nicht wahr, altes Stück? Wie wir mal angefangen haben mit Tabula Rasa? Schaffen wir das noch einmal? Alles runter, leer gefegt, nichts als reine, freie Fläche? Schaffen wir schon. Und wenn wir es nicht schaffen, und wir schaffen es ganz sicher nicht, dann, weil wir uns selber in den Arm fallen, weil wir dastehen und zögern, wenn es darum geht, einfach reinen Tisch zu machen. Das ist nämlich eine ganz lausige Illusion. Schnitt machen, Schlussstrich ziehen und das Leben fängt von vorne an. Von vorne fängt gar nichts mehr an. Du kommst nach Hause und denkst, keiner da, leeres Haus, lange genug weggeblieben, die Gespenster haben sich im Nichts aufgelöst und dann gehst du durch die Zimmer. Und jedes Zimmer fängt an, dir seine Geschichte zu erzählen. Und dabei hat die Besichtigung, die Recherche, gerade erst angefangen. Hast du jede Tür schon aufgemacht? Jede Tür führt in ein anderes Zimmer. In einen Korridor, in einen Verschlag, in eine Kammer, in einen Wandschrank, in einen Kleiderschrank, in einen Geschirrschrank, in ein Gerätezimmerchen, in ein Nähstübchen, in ein verborgenes Kämmerlein. Und hinter jeder Tür, du wirst sehen, hinter jeder Tür zeigt sich etwas, wartet etwas. Ein Ohrensessel unbekannter Herkunft, eine mehrmals gekittete Bodenvase, eine Truhe mit ungelesenen Briefen, Bilder von einem vermissten Maler, den man für tot erklärt hat, ein Teppich über einem Teppich, damit man die Brandspuren nicht sieht, ein verschlossener Koffer, den Onkel heimlich hat stehen lassen, ein altes Gewehr, ein Flecken auf der Tapete, eine Uniform, eine Schale mit blutgetränktem Heidekraut. Und du weißt nicht wahr, ob du zuhörst oder weghörst, jeder Gegenstand hat eine Geschichte parat. Ob Anekdötchen, Geheimsache, Legende, Familiendrama, Skandal, Lügen, Gespinst, Klatsch und Tratsch. Du kennst die Geschichte und meinst du, sie vergessen zu haben, die Erinnerung. Wird schon kommen. Mach erst mal jede Tür auf. Mach alle Türen im Haus auf. Nicht wahr, altes Stück? wenn man anfangen könnte mit Tabula Rasa. Da sind wir wieder, dürfen wir mal reinschauen. Na, was hat sich denn so getan? Hallo allerseits. Gewiss, gewiss. Staubsauger kommt gleich. Reichlich dunkel hier. Da müssten die Vorhänge mal aufgezogen werden. Na, altes Klavier? Kommt wohl keiner mehr zum Spielen. Hier haben die Dielen schon immer geknarrt. Oh weh, die Tapete. Da muss der Tapezierer kommen. Meister Bill, nicht wahr? Hallo, Meister Bill, leben wir noch? Arbeit wartet auf Sie. Jawohl, der Herr Vater, die Standuhr ziehen wir auf, sobald wir den Schlüssel gefunden haben. Na, alter Wandschrank, was halten wir denn alles noch versteckt? Warum geht denn hier kein Licht an? Stimmt, hier geht schon lange kein Licht an. Fällt schon wieder die Vase um. Hat immer bloß Unglück gebracht, der alte Kitsch. Die Fensterrahmen. Meister Bill sind auch wohlfällig. Wollen wir uns nicht einmal setzen? Noch haben wir die Auswahl. Die Bude war ja manchmal ganz schön voll, wer da alles so rumgesessen hat. Aber lassen wir das. Noch so ein Fensterrahmen hat auch die Mine rausgerissen, der Luftdruck von der Mine. Weite Landschaft. Winterbilder. Warst ein guter Maler, Erich. Liegst du irgendwo da begraben, Lysa, Gora, Weichselufer, Hügel hinter der Oder? Nanu, hier haben die Dielen aber nicht geknarrt. Das Bügeleisen gehört auch nicht auf den Teppich. Und was hat ein Küchenmesser auf dem Sofa zu tun, mitten zwischen zwei Sofakisten? Wieder so eine Dunkelheit, Nägel in der Wand. Aber das sind vor dem Fenster die Bäume. Aber was da dran gehangen hat, da hingen dann die Gardinenfetzen drin. Tante Wanda hat nicht aufgehört zu lachen. Liegen im Spind eigentlich noch die Patronen? Ach ja, das alte Radio. Durfte nur der Herr Vater anmachen. Keine Musik, nur Nachrichten. War er verreist, machte die Mutter den ganzen Tag Musik an. Sang alle Arien mit und räumte um. Ach Mama, was wäre hier los, wenn wir alles umräumen würden? Der Mensch unterwegs in seinem Haus. Das ist wie unterwegs in den Zeiten. Und die Zeiten hören nicht auf. Reicht aber jetzt. Morgen, übermorgen, übermorgen, dann kommt jedes Zimmer einzeln dran. Dann werden in jedem Zimmer alle Einzelheiten vorgenommen. Nicht wahr, Elisa? Dann machen wir jeden Schrank auf, dann holen wir jedes Gespenst heraus. Kein Raum, der uns nicht wieder gehören wird. Nicht wahr? Wir sind doch wieder da. Oder warum hast du den Mantel immer noch an? Und warum stehen die Koffer unausgepackt? Und was ist mit der Post? Und was ist mit Einkaufen gehen? Und jetzt suchst du, bis du es findest, das kleine schwarze Notizbuch und den Handwerker rufst du jetzt an. Und wenn es nicht gleichzeitig geht, dann zuerst dies und danach das. Eins nach dem anderen. Also, womit fangen wir an? Unterwegs im Haus. Hörspiel von Jürgen Becker. Mit Otto Sander. Ton und Technik: Karl-Heinz Stevens, Angelika Bruchhaus und Inge Görtner. Musik: Gerd Bessler. Regie: Leonhard Koppelmann. Produktion: Deutschlandfunk 2009. Redaktion: Elisabeth Panknin.